Die Grenzen des Verzichts. Bei einem Budget geht es nicht primär darum, den Konsum einzuschränken. Es gibt ihnen die Erlaubnis, ohne Schuldgefühle oder Reue zu konsumieren. Dave Ramsey. Wir alle konsumieren, und dies oft erheblich über unsere ökologischen Verhältnisse. Denn der damit verbundene Verbrauch fossiler Energieträger sprengt zunehmend die planetaren Regenerationsgrenzen. Unsere Wirtschaftssysteme sind aber auf Wachstum angelegt und damit auf die Übernutzung natürlicher Ressourcen. Mit den bislang ergriffenen Maßnahmen hingegen bleibt das Klimaziel unerreichbar. Denn unser Konsum lässt sich nur bedingt und sehr begrenzt quantitativ reduzieren. Einsparpotenziale und die Möglichkeiten, durch freiwilligen Verzicht den CO2-Ausstoß zu reduzieren, haben ihre Grenzen und reichen bei weitem nicht aus. Vielen ist auch die enorme Dimension der erforderlichen Treibhausgaseinsparungen nicht annähernd bewusst. Soll die Erderwärmung auch nur ungefähr auf 1,5 Grad begrenzt werden. Zum Vergleich: In Deutschland liegt der durchschnittliche CO2-Verbrauch pro Person bei ca. 9,7 Tonnen im Jahr. Um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, müssen wir aber auf unter 2 Tonnen kommen. Das entspricht einer erforderlichen Reduktion um fast 80%. Dass dies mit Einschränkungen und Verzicht nicht zu bewältigen ist, liegt auf der Hand. Doch die derzeitigen Verteuerungsmaßnahmen der Politik setzen maßgeblich auf Verzicht. Der unschöne Teil der Wahrheit ist aber, dass wir allein durch Entbehrung das Klimaziel nicht einhalten werden können. Denn wir müssen breitbandig über alle Lebensbereiche 80% einsparen. Ein Beispiel: Selbst das Herunterdrehen der Heizung im Wohnzimmer, etwa von Stufe 3 auf 2,5, wird bei weitem nicht ausreichen. Und dann fängt auch schon sehr bald das Frieren an. Denn pro eingespartem Grad Raumtemperatur reduziert sich die aufzuwendende Heizleistung lediglich um ca. 7%. Welche Raumtemperatur sich bei der erforderlichen Reduktion von 80% ergäbe, kann jeder leicht abschätzen. Dass dies unrealistisch ist, sollte nicht nur denjenigen klar sein, denen schon einmal im Winter die Heizung ausgefallen ist. Damit nicht genug. Auch in allen anderen Lebensbereichen müssen Emissionen eingespart werden. Nun versuchen Sie mal, im gegenwärtigen System auf 80% Ihrer üblichen Fahrstrecken zu verzichten. Deutsche Autofahrer legen im Schnitt etwa 12.000 Kilometer im Jahr mit dem Pkw zurück. Will man ernsthaft das Klimaziel einhalten, ist dabei aber weiterhin auf fossile Kraftstoffe angewiesen, müssten wir diese Strecke auf durchschnittlich 2.400 Kilometer reduzieren, pro Jahr. Nahezu unmöglich, ist man Berufspendler und der Wohnort schlecht oder gar nicht an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Viele lieben es, mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen. Wollten wir auch hier weiterhin fossile Kraftstoffe statt beispielsweise klimaneutrale E-Fuels verwenden, kämen wir mit unserem Budget nicht mal mehr nach Mallorca, geschweige denn zurück. 60 Kleidungsstücke kaufen deutsche Konsumenten im Schnitt jedes Jahr. Bei den gegenwärtigen Produktionsprozessen und Lieferketten, teils um den halben Globus, müssten wir künftig beim Shoppen auf 4 von 5 Dingen verzichten. Die Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen, aber Sie erkennen wahrscheinlich die Tendenz. Mit dem Festhalten am Status quo und dem Versuch, das Klimaziel einzig durch Einschränkung und Verzicht einzuhalten, stellen wir schnell fest, dass wir an die Grenzen des Machbaren stoßen. Mit dem gegenwärtigen System und ohne realistische nachhaltige Konsum- und Mobilitätsalternativen ist dies schlicht unmöglich. Auf freiwillige, individuelle Einsparmaßnahmen zu setzen, ist die Homöopathie in der Klimapolitik. Es bedarf daher eines grundlegenden, systemischen Paradigmenwechsels, statt auf kleinteilige Einsparmaßnahmen zu setzen. Denn mit ein bisschen Freiwilligkeit ist es zweifellos nicht getan. Man sollte also nicht versucht sein zu glauben, wenn wir alle öfter mal den Bus nehmen oder unsere Klamotten hin und wieder im Second-Hand-Laden kaufen, kriegen wir das schon irgendwie hin. Denn angesichts des erforderlichen Umfangs der Emissionsreduktion scheint dies nicht viel mehr zu sein als der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Es gibt kaum brauchbare Alternativen zum Limitieren bzw. Kontingentieren unserer Emissionen. Appelle an die Bürger zur Selbstbeschränkung funktionieren nicht. Klimaschädlichen Konsum per Gesetz zu verteuern, hin oder her, auch das bringt alles keine nennenswerten Verhaltensänderungen bei den Verbrauchern. Denn sie zahlen die höheren Kosten zwar widerwillig, aber sie zahlen. Den Preis fürs Fliegen oder die Steuer für SUVs ein bisschen steigern, dafür das Bahnfahren etwas günstiger machen, also klimaschädliches Verhalten bestrafen, dafür klimafreundliches belohnen, das klingt alles gut. Die Wirkung solcher minimalinvasiven Maßnahmen beschränkt sich aber, realistisch betrachtet, leider nur auf einige kleinere symbolische Effekte. Als man beispielsweise mit den Jahren die Zigaretten stufenweise immer teurer machte, hat deswegen auch kaum jemand das Rauchen aufgegeben. Denn wenn man etwas teurer macht, reduziert sich dadurch nicht zwingend auch die Nachfrage in gleichem Maße. Es bedeutet lediglich, dass der Konsum eben mehr Geld kostet. Der gewünschte Effekt einer CO2-Besteuerung zur zielgerichteten Reduktion klimaschädlicher Emissionen ist also mehr als fraglich, weil eher unkalkulierbar und begrenzt. Verteuerung schafft nicht in ausreichendem Maße erforderliche Konsumoptionen. Es ist viel zu leicht, ein Umweltschwein zu sein, selbst für relativ kleine Geldbeutel. Dabei verhalten wir uns gegenüber der Erde wie ein Privathaushalt, der sich wundert, dass ihm nach und nach Strom, Gas und Wasser abgestellt werden. Unser herkömmliches Geld alleine ist allerdings nicht dazu geeignet, die Belastung der Ökosysteme durch unseren Konsum abzubilden. Denn es gibt viele Produkte in unserer modernen Konsumgesellschaft, die zwar ökonomisch sehr günstig herzustellen sind und folglich auch billig verkauft werden, deren Herstellung oder Betrieb aber mit hohen ökologischen Kosten für die Umwelt verbunden sind. Energetisch irrwitzige und klimaschädliche Kreuzfahrten und Flugreisen, teils um den halben Globus, sind unverantwortlich billig geworden. Und das günstige Steak aus Massentierhaltung vereint gleich zwei Downs. Zum einen ist die weltweite Fleischmassenproduktion zu einem erheblichen Teil verantwortlich für einen enormen Methanausstoß und zum anderen ist unsere Nachfrage nach immer mehr und immer billigerem Fleisch nicht minder verwerflich. Denn so tragen wir als Konsumenten nicht nur zur Erderwärmung, sondern auch entscheidend zu den desaströsen Haltungsbedingungen unserer sogenannten Nutztiere bei. Nun könnte man sich natürlich hinstellen und sagen, soll doch erstmal die Politik die Industrie dazu zwingen, umweltfreundlicher zu werden. Beispiel VW. Wir sind nicht schuld an Klimaschäden, sondern unsere Kunden. Dieser provokative Satz des VW-Managements, der sicher beim erstmaligen Lesen Empörung auslöst, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als gar nicht so falsch. Ungeachtet des jahrelangen verwerflichen Betrugs im Rahmen der Abgasmanipulation drückt dieses Statement ungewohnt nüchtern einen Sachverhalt aus, der auch dem alternativen Klimakonzept zugrunde liegt. Jegliche Emissionen werden ausschließlich dem individuellen Konsum zugeordnet und müssen mit den persönlichen Budgets bezahlt werden. Denn man sollte dabei eines nicht vergessen: Die eigentlichen Verursacher von Treibhausgasen sind nicht die Energieriesen, aus deren Schornsteinen die Emissionen kommen, sondern Herr Meier und Frau Schmidt. Denn keine Industrie produziert zum Selbstzweck, sondern entsprechend unser aller Nachfrage. Ein Kraftwerksbetreiber befriedigt unseren Bedarf nach billigem Kohlestrom. Und wir wollen nun mal möglichst günstig in den Urlaub fliegen. Auch bestellen wir im Lokal gerne das leckere Rindfleisch aus Argentinien und den südafrikanischen Cabernet Sauvignon dazu. Auf die teure, aber sinnvolle energetische Gebäudesanierung verzichten wir lieber, wenn es sich für uns persönlich finanziell nicht rechnet. Wenn ein Kreuzfahrtschiff ausläuft, dann nicht, weil die Reederei Spaß daran hat, sondern nur, weil zuvor 2500 Menschen ein Ticket für diese Reise gekauft haben. Und das Schiff wird deshalb mit dem billigsten Schweröl, das es zu kaufen gibt, betrieben, weil wir eben die Reise bei dem Anbieter buchen, der uns die Woche Kanaren für 800 Euro anbietet bzw. anbieten kann. Auch produziert zum Beispiel Samsung diese Unzahl an elektronischen Geräten nicht aus Langeweile, sondern weil wir sie kaufen. Den gesamten Klimagasausstoß eines jeden Produktionsprozesses und jeder Dienstleistung kann man daher auf unser aller Konsum zurückführen und pro Kopf herunterbrechen. Seit Januar 2021 gibt es in Deutschland nun eine CO2-Steuer für fossile Brennstoffe in den Bereichen Wärme und Verkehr. Sie soll über Verteuerung ein zusätzliches Preissignal setzen, um so einen Anreiz für sparsameren Heizenergie- und Benzinverbrauch zu schaffen. Klimaschützer kritisieren, dass dieser Preis viel zu niedrig sei und um ein Vielfaches angehoben werden müsste. Ein Preis in der Größenordnung von mindestens 180 Euro pro Tonne CO2 wurde als notwendig erachtet, damit sich der fossile Konsum ausreichend verringert und das Klimaziel erreicht wird. Jedoch spüren schon jetzt einkommensschwache Haushalte die finanzielle Mehrbelastung. Ungleich stärker noch wurden selbst die Menschen mit mittlerem und höherem Einkommen durch den im Frühjahr 2022 begonnenen Krieg in der Ukraine getroffen, vor allem wegen der damit einhergehenden Preistreibereien bei fossiler Energie aus Russland. Der Liter Benzin kostet seither zeitweise deutlich über 2 Euro. Der von Umweltverbänden geforderte Preis von 180 Euro pro Tonne CO2 ist plötzlich und unerwartet schnell zur Realität geworden. Denn in einem Liter Sprit stecken ca. 2,5 Kilogramm CO2. Bei 180 Euro pro Tonne sind das 18 Cent pro Kilogramm. Folglich bedeutet das über den Daumen einen Aufschlag von 45 Cent je Liter, was in etwa der Forderung entspricht. Doch es wurde auch deswegen nicht signifikant weniger Auto gefahren. Wie auch, denn die Leute müssen schließlich von A nach B kommen und nicht jeder hat die Möglichkeit, auf Bus und Bahn umzusteigen. Um die Bürger zu entlasten, erwog man verschiedene Maßnahmen, wie etwa Senkung der Mehrwertsteuer für Energie und Kraftstoffe, Abschaffung der EEG-Umlage, Erhöhung der Pendlerpauschale, Zahlung von Energiegeld für Wohngeldberechtigte etc. Aber all diese nachvollziehbaren Kompensationsmaßnahmen konterkarieren den eigentlichen Sinn, mittels Verteuerung den Verbrauch zu reduzieren. Deshalb und auch wegen des noch fehlenden CAP, Emissionsobergrenze, wird sich der Verbrauch fossiler Energieträger durch solche Maßnahmen nicht in ausreichendem Maße verringern lassen. Ein weiteres Beispiel. Selbst die seit Kriegsbeginn horrend gestiegenen Gaspreise vermochten nicht die notwendigen Einsparungen beim Heizen mit fossiler Energie in der Größenordnung um 80% zu bewirken. All dies zeigt, anhand dieser nie erwarteten, schrecklichen Ereignisse leider überdeutlich, dass die Wunschvorstellung über Geldpreissignale, die erforderlichen Verhaltensänderungen bei den Konsumenten zu bewirken, krachend gescheitert ist. Wie sollte es auch über Verteuerungen funktionieren können? Schließlich stehen uns Verbraucher nicht annähernd in ausreichendem Maße klimaneutrale Alternativen zur Verfügung. Das, was durch die enormen Preissteigerungen an den Tankstellen und beim Heizen tatsächlich an Emissionen eingespart wurde, bewegt sich leider nur im einstelligen Prozentbereich und ist somit weit entfernt von der Notwendigkeit, unseren Pro-Kopf-Verbrauch auf ca. 2 Tonnen CO2 im Jahr zu senken. Es lassen sich noch eine Reihe weiterer Beispiele aus dem täglichen Leben anführen, woran deutlich wird, dass eine zusätzliche Verteuerung unseres Konsums aus genannten Gründen nicht der Schlüssel zur Lösung sein kann. Denn durch Verteuerungen entstehen nicht ausreichend realistische Handlungsoptionen, damit wir Verbraucher auch klimafreundlicher konsumieren können. Das wird nur funktionieren, wenn die Herstellungsprozesse unserer Waren generell grüner und klimafreundlicher werden. Technisch möglich ist dies bereits. Es scheiterte allerdings bisher an der Wirtschaftlichkeit, denn fossile Energieträger sind immer noch verhältnismäßig billig. Die Lösung kann daher nur darin bestehen, ein verursacherbasiertes System zu etablieren, das den notwendigen Veränderungsdruck auf die Industrie aufbaut, die Produktionsprozesse zu transformieren hin zu grünen Alternativen. Auch wenn uns dieser Weg zumindest momentan noch teuer erscheint, weil bei den etablierten fossilen Systemen inkonsequenterweise die ökologischen Folgekosten durch deren Verwendung, wie etwa die Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels, nach wie vor nicht korrekt eingepreist werden müssen. Ein schwerwiegender Systemfehler zulasten unserer Kinder. Weiterhin fehlt bislang der Anreiz zu einer solchen Transformation, auch deshalb, weil staatlich auferlegte Verteuerungen an die Endverbraucher weitergegeben werden und fossile Brennstoffe auch durch milliardenschwere Subventionen weiterhin relativ günstig sind. Darüber hinaus ist der Weg, Klimapolitik über Konsumverteuerung zu gestalten, aus verschiedenen weiteren Gründen nicht zielführend. Zum einen unterliegt man der irrigen Annahme, dass ein höherer Preis automatisch in gleichem Maße die Nachfrage reduziert. Die Lenkungswirkung eines höheren Geldpreises ist dabei unzureichend, weil es den Effekt der Preiselastizität gibt. Nach den eisernen Gesetzen des Marktes führt normalerweise ein Ansteigen des Preises zu einer verringerten Nachfrage, jedoch bei weitem nicht in gleichem Maße. Deshalb trifft es auch beim Klima nicht zu, dass sich durch Verteuerungsmaßnahmen die Übernutzung der Atmosphäre mit klimaschädlichen Gasen in ausreichendem Umfang verringern, geschweige denn limitieren ließe. Außerdem, ein jeder kann nach wie vor unbegrenzt emittieren, einzig die Kosten dafür erhöhen sich. Denn es fehlt eine konkrete Verknappung der Emissionen durch Budgetierung. Zudem führt der Aufpreis zu einer überproportionalen Belastung einkommensschwächerer Haushalte. Geld steht darüber hinaus prinzipiell unbegrenzt zur Verfügung und ist daher für eine wirkungsvolle Limitierung unbrauchbar. Denn es berücksichtigt kaum die endlichen Ressourcen des Planeten. Weiterhin ist dieses Zahlungsmittel generell nicht gut geeignet, um die Kosten für das Klima abzubilden. Denn der im Gesamtpreis enthaltene CO2-Preisaufschlag geht darin unter. Das erschwert den Verbrauchern die Möglichkeit, sich für das klimafreundlichere Produkt zu entscheiden. Klimaschutzgesetz – die Politik der heißen Luft. Das Klimaschutzgesetz war wahrscheinlich gut gemeint, wirkt aber kaum. Gut gemeint ist schließlich nicht auch automatisch gut gemacht. Vor allem dann nicht, wenn die Regierung sich nicht an ihre eigenen Vorgaben hält. Die Freiheit besteht darin, dass man alles das tun kann, was einem anderen nicht schadet. Wenn diese Regel des Artikels 4 der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 auch für die Gegenwart gültig ist, so muss die konsequenterweise auch für Auswirkungen unseres heutigen Handelns auf morgen gelten. Doch durch unser egoistisches Handeln heute verfrühstücken wir schon jetzt die Freiheit künftiger Generationen. Dies hat auch das Bundesverfassungsgericht mit einem Urteil so bestätigt. Denn Karlsruhe hat 2021 das Klimaschutzgesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Die Bundesregierung muss nachbessern. Es ist ein historisches Urteil und ein großer Sieg, vor allem für junge Klimaschützer. Der Grund? Ohne ausreichenden Klimaschutz ist speziell deren Freiheit in Gefahr. Die Politik muss nun deutlich mehr tun, damit das Klimaziel erreicht wird. Und sie darf drastische Schritte, um die Treibhausgasemissionen zu senken, nicht zulasten der jungen Generation auf die lange Bank schieben. Denn Klimaschutz ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Das Gericht stellte fest, dass die Freiheitsrechte der zum Teil noch sehr jungen Beschwerdeführenden durch die Bestimmungen des Klimaschutzgesetzes unzulässig eingeschränkt werden. Ein zentraler Satz des Urteils lautet: Es dürfe nicht einer Generation zugestanden werden, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Restbudgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast aufgebürdet und deren Leben umfassenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde. Denn die derzeitigen Vorschriften verschieben hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030. Dass Treibhausgase heute drastischer gemindert werden müssen, folgt auch aus dem Grundgesetz. Das verfassungsrechtliche Klimaschutzziel des Artikel 20a des Grundgesetzes konkretisiert die Forderung, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur dem sogenannten Paris-Ziel entsprechend auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius bezogen auf das vorindustrielle Niveau zu begrenzen. Um das zu erreichen, müssen die nach 2030 noch erforderlichen Minderungen dann immer dringender und kurzfristiger erbracht werden. Von diesen künftigen Emissionsminderungspflichten ist praktisch jegliche Freiheit potenziell betroffen, weil noch nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens mit der Emission von Treibhausgasen verbunden und damit nach 2030 von drastischen Einschränkungen bedroht sind. Der Gesetzgeber hätte daher zur Wahrung grundrechtlich gesicherter Freiheit Vorkehrungen treffen müssen, um diese hohen Lasten abzumildern. Zu dem danach gebotenen rechtzeitigen Übergang zur Klimaneutralität reichen die gesetzlichen Maßgaben für die Fortschreibung des Reduktionspfads der Treibhausgasemissionen ab dem Jahr 2031 nicht aus. Der Gesetzgeber ist daher verpflichtet worden, die Fortschreibung der Minderungsziele der Treibhausgasemissionen für Zeiträume nach 2030 bis zum 31. Dezember 2022 näher zu regeln. Angesichts der drohenden Gefahren des Klimakollaps ist ein rasches, entschlossenes und vor allem wirkungsvolles Handeln heute geboten. Eine große Bewegung muss endlich in Gang kommen, denn die Welt steht vor einer Jahrhundertaufgabe. Wir haben dafür aber bei weitem keine 100 Jahre mehr Zeit. Nun könnte man anmerken, dass Klimaschutzmaßnahmen, solange sie nur auf nationaler oder europäischer Ebene durchgeführt werden, kaum wirkungsvoll sind. Richtig. Die EU sollte in einer starken Allianz, verbündet mit möglichst vielen anderen Staaten, wegweisend vorangehen und auf diplomatischem Wege versuchen, andere Länder mitzuziehen. Klimawandel ist ein globales Problem und macht an keiner Landesgrenze Halt. Dennoch sollten wir vor der eigenen Türe zuerst kehren. Denn je größer das Staatsbündnis ist, umso stärker wäre der Handlungsdruck auf diejenigen, die sich bisher noch dagegen sperren. Zudem, gerade wirtschaftsstarke Industrienationen sollten ein deutliches Zeichen setzen und international vorangehen und so schnell wie möglich ihre Wirtschaft und Gesellschaft klimaneutral und nachhaltig umbauen, um zu zeigen, wie eine Energiewende ablaufen kann. Dies hätte eine massive Signalwirkung und könnte das weltweite Problem, alles so lange wie möglich hinauszuzögern, umdrehen in einen Wettbewerb, wer die Klimaziele am schnellsten und besten erreicht. Dabei muss der Aufbau der Infrastruktur für eine klimaneutrale Industrie schon beginnen, bevor die Nachfrage danach vorhanden ist. Andernfalls wird die Zeit für den Umbau nicht reichen. Das Ende des Selbstbetrugs. Die Emissionen steigen von Jahr zu Jahr und waren noch nie so hoch wie heute. Dies ist eine Tatsache, keine Meinung. Das 1,5-Grad-Ziel ist angesichts dieser Entwicklung wohl kaum mehr zu halten. 7 Jahre. So lange könnte die Weltwirtschaft noch im derzeitigen Tempo CO2 ausstoßen, bis dieses Ziel gerissen wird. Und selbst das ist noch ein optimistisches Szenario. Denn das einzige Jahr seit Beginn der Industrialisierung, in dem es tatsächlich einmal gelang, die globalen Emissionen zu senken, war das von der Pandemie geprägte Jahr 2020. In allen anderen Jahren seit Beginn der Messungen ist der Ausstoß kontinuierlich gestiegen, was sich angesichts der aktuellen Verknappung des Gasangebots in den kommenden Jahren eher noch verschärfen wird. Ursache dafür ist der Konflikt des Westens mit Russland. Dadurch werden Kohle und Öl als Energieträger wieder verstärkt eingesetzt. Diese belasten das Klima allerdings deutlich stärker als Gas. Damit ist klar, wenn es der Welt nicht gelingt, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts deutlich mehr CO2 einzusparen als bisher geplant, gerät mittelfristig auch das 2-Grad-Ziel in Gefahr. Dessen Überschreitung ist für die Menschheit noch einmal mit einer größeren Gefahr verbunden, dass globale Prozesse aus dem Ruder laufen. Die Verantwortung dafür tragen aber nicht alleine die Unternehmen. Denn erst wenn die Politik beim Ausbau von Wind- und Solarkraft vorgelegt hat, kann die Industrie nachziehen. Wenn dieser nämlich kaum klimafreundliche Energiealternativen in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen, produziert sie weiterhin überwiegend fossil. Die Wirtschaft ist darauf angewiesen, dass es ausreichend grün produzierte Energie gibt, die ihr den Umstieg auf klimaneutrale Produktionsverfahren erst ermöglicht. Auch von systemischer Seite gibt es gewichtige Faktoren, die dem klimaneutralen Umbau unserer Wirtschaft im Wege stehen, weil nämlich bei den fossilen Energieträgern immer noch nicht die Folgekosten der verursachten Schäden eingepreist sind und weiterhin Milliardensubventionen in deren Nutzung gesteckt werden, erscheinen diese betriebswirtschaftlich vermeintlich günstiger. Man kann daher von keinem Unternehmen erwarten, dass es unwirtschaftliche Entscheidungen trifft und dadurch einen Wettbewerbsnachteil riskiert. Dass der Ausbau von Wind- und Solarenergie so schleppend vorangeht, ist augenscheinlich das Versäumnis der Politik, ebenso wie die hohe Abhängigkeit von russischem Erdgas, die nun dazu führt, dass wir übergangsweise wieder klimaschädlichere Energie nutzen müssen, um unseren kurzfristigen Bedarf zu decken. Aber auch diese Sichtweise greift zu kurz. Denn aus der politischen Perspektive betrachtet gibt es ebenfalls triftige Gründe, die die Verschleppung der Energiewende erklären. Weil Politik nämlich auf Massenzustimmung angewiesen ist, hat sie kaum realistische Möglichkeiten, kluge und weitsichtige Gesetze durchzusetzen, deren künftiger Nutzen aber erst einmal mit Investitionen im Hier und Heute verbunden ist. Und last but not least befinden auch wir als Konsumenten uns in einer Zwickmühle. Weil Verbraucher nämlich kaum klimafreundlich einkaufen können, konsumieren sie eben weiterhin überwiegend fossil. Sie erkennen sicher das Muster. In diesem Spiel sind alle Teilnehmer gleichermaßen irgendwie mitverantwortlich und trotzdem trägt niemand wirklich die Schuld. Der Vorteil eines Klimahandels hingegen, der auf die kleinste Einheit am Markt, nämlich den Endverbraucher, heruntergebrochen wird, liegt in seinem enorm schnellen Steuerungspotenzial auf die Umweltverträglichkeit der Produktionsprozesse der Industrie durch das sich anpassende Kaufverhalten der großen Masse der Kunden. Dies ist beispielsweise beim momentan etablierten Klimahandel, der ausschließlich zwischen Ländern und großen Industriezweigen stattfindet, nicht annähernd so effektiv und wirkungsvoll, wie dringend nötig wäre. Ein detaillierter Vergleich des alternativen Klimakonzeptes mit den verschiedenen, aktuell angewandten, gesetzlichen Werkzeugen zur Emissionsminderung befindet sich im Kapitel Konzeptionelle Überlegenheit des ECO gegenüber EU-ETS und CO2-Steuer. Dabei muss die Limitierung der verschiedensten klimaschädlichen Konsumgewohnheiten nur so lange fortbestehen, bis neue innovative, ressourcenschonende Technologien die alten emissionsintensiven ersetzt haben. Und das wird aufgrund des immensen Drucks der Verbraucher sehr schnell passieren.